Kundgabe 7664. Empfangen am 3.8.1960. Rechte Einstellung zum Erlösungswerk. Es ist die Kreuzigung Jesu der Sühneakt gewesen für die Sünden der gesamten Menschheit. Alle Sünden der Menschen hat er auf sich genommen, als er den Weg ging zum Kreuz. Denn körperlich und geistig hat er unsäglich gelitten, weil die Sündenschuld übergroß war, die er tilgen wollte. Es war die Ursünde des Abfalls der Geistwesen von Gott, welche die Menschen niemals selbst hätten abbüßen können. Und es waren die Sünden, die alle Menschen im Erdenleben begehen. Doch er hat das Kreuzesopfer in Liebe dargebracht, um die Menschen zu erlösen. Kein Mensch ist sich der Größe dieses Erbarmungswerkes bewusst. Und kein Mensch kann es während des Erdenlebens ermessen, welche unerhörte Gnade es bedeutet, dass er sich an Jesus Christus wenden kann, um Vergebung seiner großen Schuld. Denn nur diese Vergebung öffnet ihm das Tor zum Lichtreich, weil ein schuldbeladenes Wesen niemals eingehen kann in jenes Reich. Weil es ewiglich im Reiche der Finsternis bleiben müsste, hätte es diese Vergebung durch Jesus Christus nicht. Und es kann auch kein Mensch ermessen, welche Qualen und Schmerzen der Mensch Jesus für die sündige Menschheit erlitten hat, die der bitterste Tod am Kreuz erst beendete. Es kann kein Mensch ermessen, was er an Leiden und Demütigungen auf sich genommen hat, aus Liebe zu seinen Mitmenschen, die er in tiefster geistiger Not wusste. Er wollte diese große Not von den Menschen nehmen. Er wollte ihnen, die seine gefallenen Brüder waren, den Weg zum Vater ebnen. Er wollte ihre Sündenschuld tilgen, weil dies die Gerechtigkeit Gottes erforderte, dass Sühne geleistet wurde für jene Sündenschuld. Doch die Menschen müssen sein Erlösungswerk anerkennen. Sie müssen wollen, dass er auch für sie gestorben ist. Sie müssen selbst ihre Schuld bekennen vor ihm und ihn bitten um Vergebung. Das ist alles, was von ihnen verlangt wird, um dann aber auch aus ihrer Sündhaftigkeit freizukommen, um wieder ein Anrecht zu haben für das geistige Reich, wo Freiheit ist und Licht und Seligkeit. Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, anerkennen und selbst den Weg nehmen zu ihm. Das ist alles, was von den Menschen verlangt wird. Was aber auch jeder Mensch von sich aus im freien Willen tun muss, um zu den Erlösten zu gehören, für die er sein Blut vergossen hat. Das Erlösungswerk hat stattgefunden für alle Menschen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Doch der eigene freie Wille ist erforderlich, dass der Mensch selbst frei wird von seiner Sündenschuld. Ansonsten die ganze geistige Welt schlagartig erlöst wäre und auch einen Erdenlebenswandel überflüssig machte, wenn es nach dem Kreuzestod nur noch erlöste Seelen gäbe. Es wird der freie Wille für diese Erlösung nicht ausgeschaltet, und also muss es der Mensch selbst wollen, dass Jesus auch ihn erlöst haben möge durch seinen Tod. Er muss es wollen, zu den Erlösten zu gehören und also ihn bewusst bitten darum. Und alle Menschen sollen sich bewusst werden, dass sie selbst also zuvor die rechte Einstellung haben müssen zu ihm, dem göttlichen Erlöser. Sie sollen an ihn glauben und sich ihm in Gedanken verbinden. Sie sollen zu ihm beten, dass er sie retten möge, dass er sie befreien möge von der Sünde und ihren Folgen. Und darum müssen sie ihn anerkennen. Dann aber besitzen sie einen lebendigen Glauben und also auch die rechte Einstellung zu ihm. Und dann werden sie auch zu jenen gehören, für die sein Blut geflossen ist am Kreuz. Ohne ihn und seine Erlösung aber verbleibt der Mensch in der Finsternis. Er verbleibt in dem Reiche, das dem Gegner Gottes gehört. Er hat keine Bindung mit Gott, der sich selbst in Jesus verkörpert hat. Er steht außerhalb derer, für die Jesus gestorben ist am Kreuz. Und dann kann er auch nicht gerettet werden aus der geistigen Not. Dann wird er unter der Last der Sünde zusammenbrechen und sich ohne Hilfe nicht mehr erheben können. Denn nur der göttliche Erlöser, Jesus Christus, kann ihn befreien von seiner Schuld. Amen.